Morning, amazing, wonderful friends. Guten Morgen, ihr erstaunlichen und wundervollen Freunde. So what did we say? Also, was haben wir gesagt? That we need to be thankful for pressure. Dass wir für Druck dankbar sein müssen. Because it shows our hearts. Weil es unsere Herzen zeigt. Look, I personally do not believe. Schau, ich persönlich glaube nicht, that we have to go in our past and try to figure things out in our heart and search our hearts. Dass wir in unsere Vergangenheit zurückgehen, Dinge in unserem Herzen herausfinden und unser Herz durchforschen müssen. I don't believe that. Das glaube ich nicht. Because that becomes just a self-focused life where you're trying to figure yourself out. Denn dies wird ein selbstzentriertes Leben, wo du dich selber erfindest. So what do I believe is the right way to do? Was glaube ich, was der richtige Weg ist? It's our relationship with the Lord. Es ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Look, here is what I pray. Schau, hier ist, was ich bete. Lord, I love you and I love your word. Herr, ich liebe dich und ich liebe dein Wort. Your word is like a light. Dein Wort ist wie ein Licht. And I pray that the light of your word will shine into my heart. Und ich bete, dass das Licht deines Wortes in mein Herz scheint. You see, unfortunately, and I have to be careful how I say this. Siehst du, unglücklicherweise, und ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich dies ausdrücke. But unfortunately, we read the Bible for more revelation and more understanding. Unglücklicherweise lesen wir die Bibel, um mehr Offenbarung und mehr Verständnis zu bekommen. And not for experience and the alignment of our heart. Und nicht um Erfahrungen zu machen und um unser Herz auszurichten. So when we approach the Bible with this aspect and this attitude that we want more revelation and God to speak to us. Wenn wir die Bibel lesen mit diesem Aspekt und dieser Haltung, dass wir mehr Offenbarung und mehr vom Reden Gottes wollen, we can fool ourselves. Können wir uns selber zum Narren halten. Believing that now we have a revelation, we already walk in it. Und glauben, dass wenn wir eine Offenbarung haben, wir bereits darin leben. You see, the Bible is for obedience, not for discussion and debate. Die Bibel ist für Gehorsam, nicht für Diskussionen oder Debatten. So what do I do? I said, Lord, your word is a light. Was mache ich? Ich sage, dein Wort ist ein Licht. As I read your word, let the light shine into my heart and show me what needs to be adapted. Wenn ich dein Wort lese, lasse das Licht in meinem Herzen leuchten und zeige mir, was angepasst werden muss. I say, Lord, you are a consuming fire. Ich sage, Herr, du bist ein verzehrendes Feuer. Let this consuming fire be in my heart so that I know what needs to be changed. Lass dieses verzehrende Feuer in meinem Herzen sein, so dass ich weiß, was geändert werden muss. Your word is a sword. Dein Wort ist ein Schwert. If there are things in my heart that need to be adjusted, let the sword pierce me. Wenn es Dinge in meinem Herzen gibt, die angepasst werden müssen, lass dein Schwert mich durchdringen. So if nothing pierces me, if nothing shines in my heart, I'm at peace. Wenn mich nichts durchdringt, wenn nicht in meinem Herzen erscheint, dann bin ich in Frieden. But if the word of God brings conviction to me, I quickly fix it. Wenn jedoch das Wort Gottes ein Urteil bringt, dann regle ich das schnell. So I can quickly always sanctify the Lord in my heart. So kann ich immer sehr schnell den Herrn in meinem Herzen heiligen. Do you know, once we learn to live like this, wenn wir lernen, so zu leben, our life will be a life of intimacy with the Lord. Wird unser Leben ein Leben sein voller Intimität mit dem Herrn. Our life will be a life where we will reflect Jesus. Ein Leben, das mehr Jesus widerspiegelt. And our life will be a life where others begin to desire the same thing. Und unser Leben wird ein Leben sein, wo andere Menschen beginnen, sich das Gleiche zu wünschen. Do you know, if you really have a desire to sanctify the Lord in your heart, wenn du wirklich den Wunsch hast, den Herrn in deinem Herzen zu heiligen, you will also have a desire that the Lord will be sanctified in other people's hearts. Wirst du auch den Wunsch haben, dass der Herr in den Herzen anderer Menschen geheiligt wird. Think about one thing. Denke über eine Sache nach. Jesus said, let your light shine before men so that they will see your good works and praise your Father in heaven. Jesus sagte, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. So here is what Jesus was teaching us. Jesus lehrte uns Folgendes. If Jesus is really sanctified in your heart, people will begin to see this. Wenn Jesus wirklich in deinem Herzen verherrlicht ist, werden Menschen anfangen, dies zu sehen. And they will now praise your Father in heaven. Und sie werden nun deinen Vater im Himmel preisen. And they will begin to turn to him and desire him too, because they saw him in you. Und sie werden sich ihm zuwenden und ihn begehren, weil sie ihn in dir sahen. So once we understand that it's time for us to represent the Lord well. Wenn wir verstehen, dass es für uns an der Zeit ist, den Herrn gut zu repräsentieren, And we can only represent him well if he's sanctified in our heart, has this very special place. Und wir können ihn nun dann gut repräsentieren, wenn er in meinem Herzen geheiligt ist und er diesen speziellen Platz hat. Then we can become people who will always walk carefully. Dann werden wir zu Menschen, die immer vorsichtig leben. I heard a story of a preacher. Ich hörte eine Geschichte über einen Priester. And I'm gonna retell it as good as I remember. Und ich erzähle sie so gut, ich mich daran erinnere. He was flying on the plane to some place, to some trip. Er war im Flug unterwegs zu einem Ort auf einer Reise. And he tried to share the Lord with the guy that was sitting next to him. Und er versuchte mit dem Kerl, der neben ihm saß, über den Herrn zu sprechen. But the guy was very upset. Aber der Kerl war sehr verärgert. And his heart was very close to God and to the gospel. Und sein Herz war Gott und dem Evangelium gegenüber sehr verschlossen. He was in fact angry. Er war eigentlich wütend. So as this preacher was talking to this guy, he found out. Als dieser Priester zu diesem Mann sprach, fand er heraus, that the guy had owned a taxi company. Dass dieser Mann eine Taxifirma besaß. And he had one employee that was a Christian. Und er hatte eine Angestellte, die Christin war. Who had a son that lived in another country. Die einen Sohn hatte, der in einem anderen Land wohnte. And this woman who worked for him, she was working in the telephone, in the operating. Und diese Frau, die für ihn arbeitete, sie war in der Telefonzentrale tätig. And he found out that she has used the company phone to make a phone call to another nation to her son. Er fand heraus, dass sie das Firmentelefon nutzte, um mit ihrem Sohn in einem anderen Land zu telefonieren. And cost him thousands of dollars. Das kostete ihm Tausende von Dollars. So the guy was so angry at God and at Christians because of this. Der Kerl war deswegen so wütend über Gott und die Christen. So the preacher got his, he got the business card of this guy who knew the taxi company or something like that. Der Priester hatte die Visitenkarte oder kannte die Firma irgendwie so. And then the next week he wrote a letter. Und in der nächsten Woche schrieb er einen Brief. And he said, please, we talked on the plane, tell me the amount that she used for telephone and I will pay the debt. You know, like, please open your heart to God. Und er sagte, wir sprachen im Flugzeug, bitte nennen mir den Betrag, wie viel das Gespräch gekostet hat und ich werde dir diese Schulden bezahlen. Im Sinne wie, bitte öffne dein Herz für Gott. And that owner had meanwhile died very suddenly and unexpectedly. Und dieser Besitzer war in der Zwischenzeit völlig unerwartet gestorben. Think. Denke. If that Christian lady would have sanctified the Lord God in her heart, might there be a taxi owner in heaven today? Wenn diese Christin den Herrn in ihrem Herzen geheiligt hätte, wäre heute im Himmel ein Taxibesitzer? It's not just about us and our nice little lives, people. Leute, es geht nicht nur um uns und unser nettes Leben. Jesus wants to have the special place so that through us he can show his kindness and goodness to a dying world. Jesus will diesen speziellen Platz haben, damit er durch uns seine Liebenswürdigkeit und seine Güte der sterbenden Welt zeigen kann. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.